Immer noch am Leben, sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Immer noch am Leben, sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Immer noch am Leben, sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Immer noch am Leben, sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Ich war 3 Jahre weg. Ja, und jetzt bin ich zum Glück zurück, völlig krank and sick. Ich hab gehört, man hat mich schon tot gesagt. Jetzt kommt mal klar, was mich nicht umbringt, macht den Shark stark. Also du, aus dem Weg, du Bastard, wie du hörst, ich lebe noch. Meine Form ein Boss, ich flow wie Gott. Meine Mucke ist ein Panzergeschoss, hochexplosiv. Deutsche Rapper begehen Suizid, ich zerflex den Beat. So animalisch, das wird schon kannibalisch. Ich bringe die Hölle ans Tageslicht. Sie legt mir so viele Steine in den Weg. Man stieg bei mir ein, sie klauten nicht, außer mein Mike. Sie stiegen bei mir ein, doch klauten nicht, außer mein Mike. Und jetzt glauben sie das war's denn. Sie haben gedacht, sie stoppen mich. Sie haben gedacht, sie töten den Hai. Doch leider sie, denn das hier geht nicht vorbei. Immer noch am Leben, sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Immer noch am Leben, sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Immer noch am Leben, sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Meine Festplatte, alle Tracks, alles weg. Die ganzen Pläne, alle Videos, ich hatte so viel vor. Also blieb ich 3 Jahre weg, hielt mich verdeckt und schrieb an diesem Album so lang, dass es einfach zerfällt. Aber 100% echt, 100% echt, Shark klingt kick. Jeder Text, jede Line, jeder Part allein geschrieben von Shark, mach das mal nach. Alles sechs, ich brauche keinen, der mir vorschreibt, also muss meine Mucke sein. Nein, ich mache was ich will, ich spiele nach meinen Regeln, lasse mich niemals kleben, egal wie hoch die Summe ist. Mache mich niemals zur Bitch, Shark bleibt einfach ich. Ich hab gar keinen Nerv für diese Scheiße. Hör mir zu, wie ich ab jetzt zerreiße. Sie dachten echt, sie könnten mich hier töten. Ich würde daran sterben. Und ich entferne euch von Erden. Immer noch am Leben, sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Immer noch am Leben, sie wollten mir das alles nehmen. Doch ich bin immer noch am Leben, ey. Immer noch.